Yeah. Hi Leute, Alter. Ich hoffe, das Wetter passt, Mann. Ihr hört Hinter auf Records, Mann. Ja, das für euch. Schöningen. Yeah. Es fängt schon wieder an und ich bin hart im Nehmen. Doch ich schaff's nicht damit aufzuhören, so viel Scheiße zu erzählen. Es geht immer weiter, ich war noch nie gern Zweiter. Du bist zwar schon sehr ausgefallen, doch ich bin noch viel tighter. Also was, hä? Meinst du, du bist echt krass? Meinst du, du bist recht hart? Oder meinst du, dass du recht hast? Du brauchst eine Leinwand, aber tut mir leid, Spaß. Und weißt du auch warum? Weil du mir nicht ins Bild passt. Ich hab dich darauf hingewiesen, nicht mit kleinen Kindern spielen. Aber du wolltest nicht hören und jetzt musst du sie erziehen. Ich will nicht clean, nein, ich bin voll gepumpt mit Drogen und erzähle sehr viel Scheiße, doch bleib trotzdem auf dem Boden. Schiebst dich Hosen, ekel mich vor dir wie Ross vor Känguru-Hoden. Und das, was du jetzt denkst, interessiert mich nicht die Bohne. Du weißt nicht mal, ich bin nicht mal ohne. Doch du wirst es merken, Junge, wenn ich meine Flows mit voller Herzkraft durch die Lunge pumpe. Ich bin immer noch da und ich gehe nie wieder, denn ich bleibe euch erhalten, so wie böse Onkels wieder. Ich bin friedsam und fange jetzt auch fast noch an zu singen. Also hört euch diesen Text an, weil ich ab jetzt spinn. Ich bin immer noch da und ich gehe nie wieder, denn ich bleibe euch erhalten, so wie böse Onkels wieder. Ich bin friedsam und fange jetzt auch fast noch an zu singen. Also hört euch diesen Text an, weil ich ab jetzt spinn. Ich hab nen Hof und nen Garten, ich zocke Plays, ich spiel Garten und sage das in meinen Texten, was die Leute erwarten. Ich zieh mir Dachsen durch die Straßen und wir schieben Randale. Mann, es ist so wie am 1. Mai, wir machen Krawalle. Ich krieg euch alle, ihr braucht euch nicht verstecken. Ihr könnt ruhig zur Mama rennen oder anfangen zu rappen. Es ist scheißegal, denn ich bin hier die erste Wahl. Du hast recht, mich vergisst man nicht so wie das erste Mal. Jeden Tag denk ich wieder, ich werd immer aggressiver. Dabei hatte deine Ex recht, ich bin ein ganz Lieber. Aber über längere Zeit nicht der Richtige. Denn klar, komm und rappen ist für mich zurzeit das Wichtigste. Erstmal einen Job haben, arbeiten und das Geld sparen für harte Zeiten. Doch bis es soweit ist, muss ich die Zähne zusammenbeißen. Noch ohne Ende schreiben und restlos auf euch scheißen. Ich bin immer noch da und ich gehe nie wieder, denn ich bleibe euch erhalten, so wie böse Onkels wieder. Ich bin friedsam und fange jetzt auch fast noch an zu singen. Also hört euch diesen Text an, weil ich ab jetzt spinn. Ich bin immer noch da und ich gehe nie wieder, denn ich bleibe euch erhalten, so wie böse Onkels wieder. Ich bin friedsam und fange jetzt auch fast noch an zu singen. Also hört euch diesen Text an, weil ich ab jetzt spinn.